Wir nehmen vorher begann, zurück bleibt nur ein Arschloch, das gar nichts kann. Max und Engels, deine Führer, er hilft dein Ideal, der Kommunismus ist gescheitert, das ist deine Wahl. Max und Engels, deine Führer, er hilft dein Ideal, der Kommunismus ist gescheitert, das ist deine Qual. Die Demonstranten gehen nach Hause, du bleibst zurück allein. Eine Idee ohne Zukunft, nur ein armes Schwein. Der letzte Mann lass nicht auf, du bleibst im Dunkeln stehen. Mach's gut, durch den Scheiße, auf Wiedersehen. Max und Engels, deine Führer, er hilft dein Ideal. Der Kommunismus ist gescheitert, das ist deine